Zur Hochschätzung der unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il nahmen der Generaldirektor des Myanmarischen Verlags mit Tarmo, der Vorsitzende der italienischen Organisation, der Anhänger des dialektischen Materialismus und Atheismus und Vorsitzende des italienischen Komitees zum Studium der Songun-Idee für Souveränität und Macht, zum Tag des leuchtenden Sterns jeweils eine Stellung.